dir. Danke. Joris Triebel, also die Trägerin des Preises für die beste weibliche Hauptrolle bei diesem Deutschen Filmpreis im Film Westen von Christian Schwocho. Und auch beim Deutschen Filmpreis dabei war natürlich unsere Kritikerin Anke Lewicke, die ebenfalls im Studio vor Ort ist. Schönen guten Abend, danke. Guten Abend. Reden wir kurz noch für einen Moment über Joris Triebel. War das eine Überraschung, dass sie diesen Preis bekommen hat? Ja, ich glaube schon, dass es eine Überraschung war, weil Joris Triebel hat es ja eben schon gesagt, der Film hat jetzt nicht so viel Kasse gehabt, nicht so eine große Aufmerksamkeit gehabt. Aber ich finde es trotzdem einen sehr, sehr schönen Preis, weil man hier sehen kann, wie eine Schauspielerin wirklich einen Film trägt. Und was ich so beeindruckend fand, ist einfach, sie ist dann ja die ganze Zeit im Westen im Auffanglager. Und die ganze Zeit, wenn man ihr Gesicht sieht, ist die DDR-Geschichte einfach noch präsent. Und das muss man eben erst mal hinbekommen, dass sozusagen die Vergangenheit immer noch in der Gegenwart miterzählt wird. Und das kann wirklich Joris Triebel. Und dann war da Dieter Hallervorden für die beste männliche Hauptrolle. Auch das eine gute Entscheidung? Ja, das finde ich ja auf alle Fälle. Da wird ja auch noch mal ein Lebenswerk ausgezeichnet und auch ein Künstler, den wir alle als Didi Hallervorden in Erinnerung kam, aber er ist eben Dieter Hallervorden und er hat ja auch ein Stück deutsche Filmgeschichte geschrieben und dieser Film, sein letztes Rennen, das ist ja auch nochmal so seine Geschichte, nochmal ein Schauspieler, der auch Anlauf nimmt, der damit ein Comeback feiert und er hat sich auch riesig gefreut und das war dann schon auch ein sehr schöner Moment eben bei der Veranstaltung. Und dann natürlich, wir haben es zu Beginn gehört, der Hauptpreis, die Goldene Lola an Edgar Reitz für Die andere Heimat. Ich glaube, das könnte tatsächlich eine Überraschung gewesen sein, oder? Ja, es war eine Überraschung, weil man dann ja nicht doch wusste, Fuck you Goethe, der große Erfolg. Und vorher gab es schon 7 Technikpreise für Das finstere Tal. Und ich finde es doch eine verdiente Entscheidung. Manchmal gibt es doch so etwas wie einen Kinogott und der hat heute Abend hier zugeschlagen. Und man muss sich das ja einfach mal vorstellen. Ich meine, das ist ja ein Lebenswerk. Ich meine, die ganze Heimatgeschichte, das ist ja eine Familie und Zeitchronik des 20. Jahrhunderts. Und jetzt geht Edgar Reitz mit Die andere Heimat sozusagen nochmal 1850 in die deutsche Geschichte zurück und zeigt ein Deutschland, wie wir es eigentlich vergessen haben. Ein Deutschland, was geplagt ist von Hungersnöten, wo die Kinder sterben und wo es eben den großen Auswandererwunsch gibt. Und das, finde ich, macht diesen Film auch so gegenwärtig. Wir reden die ganze Zeit über Auswandern, Einwandern, Immigration und hier sehen wir Deutschland eben als Auswandererland. Also bei uns hat es das auch gegeben und ich finde, deshalb ist der Film auch so aktuell, modern und er ist natürlich auch unheimlich schön gemacht, in einem ganz tollen Schwarz-Weiß gedreht. Ein Film, der sich eben auch die Zeit nimmt, in den Rhythmus des bäuerlichen Lebens von damals zu gehen. Und Sie haben schon Fuck you Goethe erwähnt, ein Film, der ja fast leer ausgegangen ist, im Publikumspreis bekam er, erwartungsgemäß, weil er einfach der bestbesuchte Film auch war in den letzten Monaten im deutschen Kino. Hätte er denn wirklich eine reelle Chance gehabt, diese Komödie, diese Schulkomödie? Ich finde es eigentlich so okay, wie es ausgegangen ist. Ich meine, ich mag den Film gerne. Man kann ja statt vom Fliegenden hier vom fluchenden Klassenzimmer sprechen. Und auch mit seiner Knallerbsenkomik schafft er es ja, so einen Seitenhieb auf die Endmoräne der deutschen Bildungspolitik zu geben. Das gefällt mir. Aber eigentlich ist es ja gut, dass er schon nominiert wurde, weil ein Erfolg muss ja einfach auch dabei bedacht werden bei diesem Kulturpreis. Aber da würde ich gerne mal nochmal auf was zu sprechen kommen. Überall wird von der Bandbreite geredet. Ah gut, wir haben Alpenwestern, wir haben Regiedebüt dabei. Aber die ganzen radikalen Filme, die auf Festivals Erfolg hatten, wie Kreuzweg eben auf der Berlinale mit Drehbuchpreis oder Philipp Gröning, die Frau des Polizisten, über häusliche Gewalt in Venedig was gewonnen hat, solche radikalen Filme finden dann einfach beim Deutschen Filmpreis, werden einfach nicht mehr bedacht. Also was nützt es, wenn wir sagen können, oh, die Filme gehen quer durch die Genres, sie bleiben trotzdem, wenn man sowas nimmt wie 2 Leben, doch nur solides Mittelmaß. Also letztlich ein auch enttäuschender Abend, nicht die Bandbreite, die man sucht? Nein, also aber das ist ja eine Diskussion, die wir eben schon immer lange führen durch die Filmakademie, dadurch, dass eben nicht mehr diskutiert, sondern abgestimmt wird. Gibt es eben nur noch Mittelmaß. Also da fallen eben häufig diese radikalen künstlerischen Sachen einfach raus. Und dass die Filmszene sich selber die Preise vergibt, ne? Auch ja. Die alte Debatte. Ja, genau. Aber da kommt man sich ja, wenn man das anspricht, vor wie eine Langspielplatte mit Sprung. Ja. Anke Lewicke, vielen Dank, dass Sie für uns diesen Deutschen Filmpreis in Berlin beobachtet haben. Und jetzt hören Sie Deutschlandradio Kultur, Fazit, die Kultur vom Tage. Und wir kommen von dem Ort des Kinos, den Ort des Films, zu dem Ort des Theaters. An beiden Orten sind ja Schauspieler immer wieder aktiv. Und jetzt geht es uns um einen Regisseur, der uns ja das Stück in 1,30 gebracht hat. Klassiker radikal verkürzt auf Spielfilmlänge. Damit wurde er vor über 10 Jahren berühmt. Und den Kern eines klassischen Stückes zu erfassen, auf eine kraftvolle, schnelle Sprache zu achten, die Figuren zu reduzieren und meist auch nur ein Bühnenbild, das sich dann nur wenig verändert. Das ist der Regisseur Matthias Thalheimer. Heute Abend hat er sich einer der zentralen Frauenfiguren der Theatergeschichte gewidmet, Nora von Ibsen. Eine Frau hörbar, die außer sich gerät, der sogar ihre Sprache dann irgendwann abhanden kommt. Eine Frau aber, die alles für ihre Familie und ihren Mann getan hat, sich verleugnet, sich beugt, aber eben weder Dank noch Respekt dafür bekommt und sich nur wie ein Püppchen behandelt fühlt. Nicht ernst genommen als Person. Für Ibsen schon vor über 100 Jahren eine Anklage gegen eine respektlose Männerwelt. Am Ende bricht Nora aus und sagt den berühmten Satz: Ich muss herauskriegen, wer recht hat, die Gesellschaft oder ich. Eine Frau also, die den Konventionen entflieht. Aus der Premiere im Schauspiel in Frankfurt am Main kommt Alexander Kuhlmann. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und reden wir erst einmal über den Raum. Das ist ja bei Matthias Thalheimer immer sehr wichtig. Der verändert sich kaum, ist aber sehr präsent. Wie sieht die Bühne aus? Genau, wenn man den Raum kennt, dann kennt man manchmal schon die ganze Inszenierung. Das war auch heute Abend wieder ein bisschen so. Und zwar ist das so, dass Frankfurter Schauspielhaus hat einen sehr modernen Zuschauerraum, ist moderner Bau, sehr dunkel. Und dieser Zuschauerraum wurde auf die Bühne fortgesetzt. Also mit denselben Materialien war auf der Bühne so eine Art dunkler Schacht entstanden. Man könnte auch sagen, ein Tunnelblick. Denn ganz am Ende dieses Schachtes war eine ganz kleine Tür. Und vorne stand unsere Nora und guckte in den Zuschauerraum, ohne zu sehen, wie eigentlich die Menschen in ihrem Leben aussehen, die immer wieder hinten durch diese Tür durchkamen und sich ihr auf Schrittweite näherten. Und sie stand, auch das ist schon hinlänglich bekannt aus Thalheimer Inszenierung, immer an derselben Stelle, den ganzen Abend, nämlich ganz vorne in diesem Schacht, in diesem Tunnel, der dort, kann man sagen, ein Leben bedeutete. Was für eine Nora spielt denn Bettina Hoppe? Sie ist eine Frau, die nicht das Leben um sich herum so wahrnimmt, wie es eigentlich ist. Oder, das kann man fast bei ihr körperlich sehen, mit aller Kraft verdrängt, in was für ein Leben sie dort eigentlich umgibt. Und das, obwohl, auch das ist wiederum Thalheimer typisch, die Welt um sie herum sehr eindeutig gezeichnet ist. Also man braucht schon sehr viel Verdrängung, um zu sehen, dass zum Beispiel ihr guter Freund, dieser Arzt, der krank ist und eigentlich sich nur noch reinschleppt in diesen Raum, auch körperlich und seelisch deformiert, dass dieser Rechtsanwalt, der sie unter Druck setzt, eigentlich ein ertrinkender Kleingeist ist, der auch schlicht und einfach gewählt pitschnass auf die Bühne kommt. Also sie steckt eigentlich total in der Klemme und versucht mit aller Gewalt das nicht zu sehen, indem sie stur wegguckt in diesem Tunnel. Und die Sprache bei Thalheimer, wir haben es ja schon ein bisschen gehört, die ist ja sehr dicht, schnell, intensiv. Manchmal bricht sie wirklich auch aus dem Sinn aus. Wie war es hier? Ich glaube, das, was Sie eben gezeigt haben zum Einstieg, war symptomatisch, weil eigentlich ist die Sprache egal, also zumindest die Informationen, die vermittelt werden, war alles schon, also die seelische Befindlichkeiten über den Raum und über die Haltung der Figuren erzählt wird. Und letztlich ist das Detail, was für eine Geschichte um einen Schuldschein es dort geht, für den Zuschauer total unerheblich, weil er ja alles schon sozusagen über die Figuren wahrnehmen kann. Da kann man den auch mal ganz schnell sprechen oder es kann einem schlicht die Worte verschlagen, wie Nora, die dort eigentlich verzweifelt versucht, durch ihr Geplapper ihren Mann davon abzuhalten, einen gewissen Brief zu öffnen, der draußen vor der Tür lauert. Auch das ist sozusagen so eine Geschichte, die wir aus vielen, vielen Nora-Inszenierungen hinlänglich kennen. Und klar fragt man sich heute, ich meine, eine ausbrechende Frau vor über 100 Jahren auf der Bühne, das war natürlich was Neues, was Revolutionäres. Aber heute, was spricht diese Geschichte heute noch? Also man muss sagen, das ist auch, finde ich, ein bisschen das Problem, nicht nur bei dieser Thalheimer-Inszenierung, dass es eigentlich ein erstaunlich konservativer Regisseur ist, der dort überhaupt keine Aktualisierung oder irgendeinen Zugriff bietet, sondern eben die Reduzierung auf den Kern, wie Sie eingangs sagten, als einzigen Zugang anbietet. Und der Kern ist eben hier, dass eine Frau in ihrer Lebenslüge feststeckt. Das ist sozusagen das, was er uns erzählen will mit diesem Abend. Die Lebenslüge von der funktionierenden Familie? Oder? Die Lebenslüge von der funktionierenden Familie oder von den Menschen, die sie lieben und von der Welt, die sie sich aufgebaut hat. Das wird aber nicht konkretisiert und ich finde, das kann man diesem Abend auch vorwerfen. Man kann einfach sagen, dass nicht erkenntlich ist, was jetzt dem Regisseur genau an dieser Geschichte interessiert hat, außer, dass er sich wieder einmal einen großen literarischen Klassiker vorgenommen, ihn wegreduziert und für uns, jetzt hätte ich fast gesagt, proseminar tauglich präsentiert hat. Und da ist nicht nur Nora, da ist auch Musik. Welche Rolle spielt diese Musik, Alexander Kullmann, in der Inszenierung? Der eine prägnante Song in der Mitte jeder Thalheimer-Inszenierung, hätte ich fast gesagt. Der ordentlich laut auch gespielt wird. Der ordentlich laut gespielt wird. Man fällt einmal von den Stühlen runter und hinten tauchen die Figuren, die ich eingangs schon charakterisiert habe, auf und haben jetzt Tiermasken auf. Denn es findet der Maskenball statt und man sieht noch mehr, was es eigentlich für Typen sind. Also der Rechtsanwalt hat eine Schakalsmaske, Frau Linde, die einer nervigen Ziege. Der Ehemann ist nur ein brutaler Gorilla. Nur leider sieht Nora auch das nicht, weil sie ja nicht hinguckt. Also es wird eigentlich nochmal verdeutlicht, was schon deutlich ist. Und das war auch so ein Moment, wo ich mich gefragt habe, das ist gleichzeitig faszinierend in seiner Eindeutigkeit, als auch manchmal ein bisschen banal. Also doch enttäuschend heute Abend diese Inszenierung von Michael Thalheimer für Sie komplett. Ich will es mal so sagen, wenn es der erste Thalheimer gewesen wäre, den ich jemals gesehen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich von der Stringenz überrascht gewesen, denn das ist immer noch beeindruckend, wie hier ein Regisseur alles wegmeißelt, was nicht unbedingt da sein muss und uns einen Kern so präsentiert, dass das auch aufgeht. Aber es ist natürlich schon so, Sie sagten eingangs, nach 10 Jahren, dass man... da wiederholt sich alles. Es wiederholt sich, man erwartet es und man muss ja auch sagen, dass Reduzierung immer auch bedeutet, dass etwas wegfällt. Und man muss auch sagen, dass Figuren, die sehr klar zugespitzt sind, auch kein Geheimnis mehr haben. Und da taucht dann manchmal in solchen Abenden die Sehnsucht nach einem etwas komplexeren Theater auf. Alexander Kullmann also enttäuscht von dieser Inszenierung von Michael Thalheimer, Ibsens Nora mit Bettina Hoppe in der Hauptrolle am Schauspiel in Frankfurt am Main. Heute Abend war Premiere und die nächste Aufführung dann morgen Abend. Sie hören